Seine Aufgabe als Botschafter Israels hat Avi Primor 1935 in Tel Aviv geboren, 1999 beendet, nach, wie er sagt, 6 fantastischen Jahren in Deutschland. Über 15 Jahre später zählt der Diplomat immer noch zu den bekanntesten und besonders gern gehörten Stimmen in Deutschland, weil seine Sachlichkeit im Dauerkonflikt zwischen Israel und Palästina geschätzt wird und er den deutsch-israelischen Ausgleich maßgeblich vorangetrieben hat. Jetzt ist Avi Primor, Sohn eines niederländischen Emigranten und einer jüdischen Mutter, die 1932 von Frankfurt nach Tel Aviv gegangen war und deren gesamte Familie während des Holocausts ermordet wurde, unter die Romanschriftsteller gegangen. Sein Debütroman »Süß und ehrenvoll« handelt von einem jungen Franzosen und einem jungen Deutschen, beide Juden, die auf unterschiedlichen Seiten als Patrioten in den Ersten Weltkrieg ziehen. Vor 4 Tagen ist Avi Primor 80 Jahre alt geworden. Mein Vater, ein uralter Palästinenser, wie wir damals alle so hießen, wir hießen alle Palästinenser vor der Unabhängigkeit des Staates Israel. Meine Mutter, eine Frankfurterin, die 1932 nach Israel gekommen ist, ohne die Absicht zu haben, dahin zu kommen. Sie hat eine Mittelmeerraumtour mit einer Jugendgruppe gemacht und unter anderem haben die auch Tel Aviv besichtigt, wie es so geläufig ist, verschiedene Städte entlang des Mittelmeers zu besuchen. Da hat sie an dem Tag meinen zukünftigen Vater kennengelernt. Reiner Zufall. Da sie jung genug war, um unverantwortlich zu sein, hat sie sich sofort entschieden, vor Ort zu bleiben. Mit ihrer Familie in Frankfurt geschrieben, dass sie vor Ort bleibt. Die Familie war total empört, wie so etwas überhaupt möglich wäre. Hat ihr einen fürchterlichen Brief geschrieben. Was soll das? Diesen Brief allerdings haben wir in der Familie. Was soll das, schrieben die Eltern. Ein anständiges, bürgerliches, deutsches Mädchen soll in der Wüste leben, beziehungsweise mit einem Wilden. Kommt gar nicht in Frage, du kommst sofort nach Hause. Und meine Mutter, die so jung war, um einen frechen Brief zurückzuschicken, erwiderte und sagte mehr oder weniger, ihr werdet mir nicht sagen, was ich tun soll. Diesen Brief haben wir leider nicht mehr, weil die gesamte Familie, auch die weitere Familie im Holocaust ermordet wurde. Und sie ist eben mit einem schlechten Gewissen in Israel geblieben. Meine Mutter, das war ganz merkwürdig. Sie, als sie erfahren hat, nachdem sie die Beziehungen zur Familie abgebrochen hat, dass die ganze Familie ermordet worden war und sie wusste nicht wann und wo. Sie wusste nur, dass die gesamte Familie, auch die weitere Familie, auch persönliche Freunde verschwunden waren, hat sie ein schlechtes Gewissen bekommen. Und damit lebte sie jahrzehntelang und wollte von Deutschland nie wieder was wissen. Deutschland gab es gar nicht mehr, ein weißer Fleck auf der Landkarte. Wir durften das Wort Deutschland in der Familie überhaupt nicht aussprechen. Ich wusste von meiner mütterlichen Familie überhaupt gar nichts. Ich weiß bis heute nicht, wie mein Großvater aussah, wie meine Großmutter aussah, wie meine Onkel und Tanten aussahen. Keine Beschreibung, gar nichts. Und da meine Mutter jahrelang, jahrzehntelang darüber gar nicht sprechen wollte, ist das für uns wirklich ein Mysterium geblieben, für meine Geschwister und für mich. Erst 1980 kam die Wende. Da hat sie eine Einladung bekommen von dem Oberbürgermeister von Frankfurt, das war damals Wallmann, im Rahmen der Tradition, die in Deutschland entstanden ist, die ehemaligen Überlebenden aus dem Holocaust, die Vertriebenen, die Flüchtlinge in die Stadt einzuladen als Ehrengäste der Stadt. Und so eine Einladung hat sie 1980 auch bekommen, die sie sofort verachtet hat, weggeschmissen hat. Davon will sie nichts wissen, sie will von Deutschland nichts hören und nichts sehen. Da aber mischte sich mein Vater ein und sagte ihr, sie sollte diese Einladung doch wahrnehmen. Nicht, weil es ihm um Deutschland ging, er kannte Deutschland auch nicht, die Sprache sowieso nicht, sondern weil es um ihre Ruhe, um die Ruhe meiner Mutter ging. Er sagte ihr, du musst einmal mit diesem Problem konfrontiert werden, damit du endlich mal zur Ruhe kommst, weil du alles nur verdrängst. Und so sind meine Eltern zum ersten Mal, auch mein Vater zum ersten Mal 1980 nach Deutschland geflogen, sind nicht einen Tag in Deutschland geblieben, sondern volle 2 Wochen, weil sobald meine Mutter einen Kontakt mit Menschen hier gehabt hat, war das Eis gebrochen und die Gespenster verschwunden. Danach ist meine Mutter jedes Jahr, um Urlaub zu machen, nur noch nach Deutschland geflogen. Also das war eine echte Wende. Wenn ich Botschafter gewesen wäre in Deutschland vor 1980, hätte sie wahrscheinlich die Beziehungen zu mir abgebrochen. Als ich aber Botschafter geworden bin, war sie sehr stolz und sehr glücklich darüber. Das erste Mal, wo ich irgendetwas zu spüren bekommen habe, war Ende 1942, als ich 7,5 Jahre alt war. Und ich weiß bis heute nicht, woran ich mich wirklich erinnere oder was man mir später erzählt hat, das ist alles ein bisschen verschwommen. Immerhin gab es eine äußerst düstere Stimmung damals bei uns in Tel Aviv. Die Leute waren düster, weil sie sich die größten Sorgen gemacht haben. Es ging um den Vormarsch von Rommel in Nordafrika und man müsste fürchten, er würde auch nach Tel Aviv kommen. Das war für mich etwas, was ich nicht begreifen konnte, aber sehr bedrückend. Und dann die riesengroße Freude nach El Alamein, ja, was ich auch nicht so richtig verstanden habe, worum es ging. Ich kann mich nur an die große Freude erinnern. Diese Erleichterung, wie die Leute wieder aufatmen konnten. Das war das Erste. Ich habe noch eine Sache in Erinnerung. Wir haben einen Hausarzt gehabt. Ich kann mich immer noch an seinen Namen erinnern. Dr. Kuttner, ein deutscher Jude. Ich war irgendwann nachts sehr krank, da haben meine Eltern den Arzt gerufen und der hat mich behandelt, was auch immer er getan hat und dann dachte er, ich würde schlafen, ich habe aber noch nicht schlafen können und er saß dann mit meinen Eltern, die haben etwas getrunken und haben geplaudert und die konnte hören, wie sie gesprochen haben. Meine Eltern haben ihm gesagt, wie schrecklich das ist, was man aus Europa hört. Also es ging um den Holocaust, ich kann mich an die Details nicht erinnern, woran ich mich ganz klar erinnern kann, wie aufgewühlt der Arzt war und sagte, das stimmt alles nicht, die Deutschen würden nie so etwas tun, er selber war ein Flüchtling aus Deutschland, die Deutschen würden nie so etwas tun, das ist Kriegspropaganda, das ist englische Propaganda, man muss nicht alles glauben und ganz aufgeregt und aufgewühlt war er. Wiederum habe ich nicht alles genauso verstanden, aber diese große Aufregung für mich als Kind war interessant, ja, wie die Eltern mit dem Arzt streiten und ich wusste nicht genau, aber sie haben sich gegenseitig angeschrien. Ja, danach gab es zwei Entwicklungen. Zum einen natürlich Holocaust im Hintergrund. Der Holocaust schwebt ja immer im Hintergrund mein Leben lang, aber es gab auch unsere eigenen Probleme im Lande. Zunächst einmal der große Kampf gegen die Engländer, um die englische Kolonialherrschaft zu beenden. Und danach, als wir endlich einen Staat von der Vollversammlung der Vereinten Nationen Ende 1947 bekommen haben, brach der Krieg aus. Der Krieg, die Araber Palästinas entfesselt haben. Und danach kam die Invasion der arabischen Staaten, um den entstehenden israelischen Staat im Keim zu ersticken. Das hat uns am meisten beschäftigt. Und wir waren in meiner Generation, was ich seitdem nie wieder gesehen habe, eine sehr, sehr politisierte Jugend. Wir haben uns als Kinder unheimlich für Politik interessiert und das war unser Hauptthema. Das hat uns viel mehr als Fußball interessiert. Ja. Zwischen November 47 und Mai 48 gab es ja immer noch die britische Herrschaft. Und es gab nur ein Radio, das offizielle Radio, das von den, sprach zwar Hebräisch, aber von den Briten ganz eng kontrolliert wurde. Und dann gab es verschiedene Radiosendungen aus dem Untergrund, aus den verschiedenen Untergrundbewegungen der Juden. Und nur das haben wir gehört. Wir wollten nur das hören. Und das war die Wahrheit für uns. Das war natürlich sehr viel Kriegspropaganda darin und sehr viel Patriotismus, so in einer übertriebenen Art und Weise. Wenn wir das heute wieder hören, können wir es kaum verstehen. Aber damals waren wir davon aufgewühlt und erregt. Und nur das haben wir gehört. Und das ist dann das Zentrum unseres Lebens geworden. Am 14. Mai 48. Das war das Ende des britischen Mandats in Palästina, das Ende der britischen Regierung, britische Kolonialregierung im Lande. Die Briten hätten das Land am 15. Mai verlassen sollen, aber der 14. Mai war ein Freitag und da hat Ben-Gurion, unser damals schon gewählten Regierungschef, die Unabhängigkeit ausgerufen. An dem Tag begann die Invasion des entstehenden israelischen Staates seitens der Nachbarstaaten. Und am 14. Mai haben wir Radio gehört, zu Hause, alle zusammen, wie Ben-Gurion die Unabhängigkeit ausruft. Es gab einen riesengroßen Jubel und es gab riesengroße Freude. Aber sehr kurzfristig, weil sehr schnell wurden wir von der ägyptischen Luftwaffe angegriffen. Und ich habe den Nachmittag und die ganze Nacht im Keller verbracht und die Bomben gehört, die mich persönlich nicht getroffen habe, aber den Lärm, daran kann ich mich ganz gut erinnern. Das macht einen riesengroßen Lärm und als Kind stellt man sich die Sache noch viel schlimmer vor, als sie wirklich war, weil viel Schaden gab es nicht, ein wenig schon. Aber das war so der Beginn der Unabhängigkeit, die wir so sehr angestrebt haben. Ja, ich wurde dann einbezogen, so wie jeder andere, in den Militärdienst. Ich habe den Militärdienst mit 17 Jahren begonnen, aber ganz kurz, nur 3 Monate lang die Grundausbildung, weil ich dann in die Universität gegangen bin. Ich habe Genehmigung bekommen, erst zu studieren, weil ich zu jung war. Und erst danach meinen Militärdienst zu machen, das war 1955, nachdem ich die Universität absolviert habe in Jerusalem, bin ich dann in den Militärdienst gegangen. Und dann brach der Krieg 1956 aus, als wir dann die Ägypter angegriffen haben und die Halbinsel Sinai erobert haben. In diesem Vormarsch wurde ich verletzt. Ich saß in einem Panzer, der auf eine Mine gestoßen ist und da habe ich einen offenen Beinbruch erlitten. Ziemlich schwierig, kann mich ganz genau daran erinnern. Ich kann mich so sehr daran erinnern, dass als ich vor kurzem meinen ersten Roman geschrieben habe und die Verletzung meines deutschen Protagonisten vorgestellt habe, habe ich eigentlich gar nichts erfunden. Ich habe genau das beschrieben, was ich damals erfunden habe, als ich verletzt war. Genau in allen Details habe ich das niedergeschrieben und bin dann 6 Monate lang im Lazarett geblieben. Man wollte mir eigentlich das Bein ursprünglich amputieren. Dann hat man es doch gerettet. Dann hat man gesagt, ich werde nie ein normales Bein haben, aber immer besser als ein künstliches Bein. 2 Jahre später konnte ich schon Skilaufen, habe ich kein Problem gehabt, ja. Aber immerhin war das so. Ja, und damit war der Krieg für mich zu Ende. In diesen Jahren, so wie schon in meiner Kindheit, war ich ein ausgesprochener Patriot, aber das war typisch für meine Generation. Ein Patriotismus, das man in Europa schon seit geraumer Zeit nicht mehr kennt. Ja, alles, die Nation, das Volk, der Krieg, der Sieg, von Menschenrechte war keine Frage. Das war alles nur sehr so militärisch-patriotisch im Sinne des 19. Jahrhunderts, wenn Sie wollen. Und ich war davon ganz begeistert und sehr glücklich. Das war 56, das war danach auch, das war auch in den Sechstagekrieg von 1967. Und erst danach habe ich langsam darüber nachgedacht und habe begriffen, dass ich eigentlich in einem Irrtum lebe. Zunächst einmal war ich ganz davon besorgt geworden, aber so allmählich, ja, schrittweise, von der Hochnäsigkeit, die sich bei uns entwickelt hat. Siegreich, militärisch und ja, also wie die Franzosen sagen, Cocorico. Und das hat mir Sorgen bereitet. Ich habe gesagt, wenn wir so hochnäsig werden, wenn wir so selbstbewusst sind, dann muss es schlecht ändern. Und das haben die meisten Israelis damals nicht begriffen, aber daher sind wir ja auch in den Yom Kippur-Krieg 1973 geraten, wo wir zunächst viele Schläge erlitten haben. Da sind wir ein bisschen nüchtern geworden, muss ich sagen. Damit habe ich ein bisschen, sagen wir, mein Selbstbewusstsein in diesen Sachen verloren und bin ausgewogen geworden und habe auch gedacht, wie die andere Seite das sieht und wie das zu Ende kommt und dass diese Hochnäsigkeit uns nirgends hinführen kann, vielleicht in die Katastrophe, aber sonst nichts. Also, wie gesagt, war ich als Kind, was keine Ausnahme war, ich wiederhole, das war meine Generation so sehr politisiert. Hab hauptsächlich Interesse nur für Politik gehabt, also für unsere Politik. Und mein Ziel war, mein Ideal war, für den Staat zu arbeiten, für das Land, für die Nation. Also eine Karriere im Rahmen des Patriotismus zu entwickeln. Warum die Diplomatie? Das muss man verstehen. Israel kämpfte ja für seine Existenz, für sein Überleben. Das war gar nicht selbstverständlich, dass Israel überleben konnte, unter Umständen, wie es damals war. Die meisten Länder der Welt wollten uns nicht anerkennen, wollten mit uns keine diplomatischen Beziehungen aufnehmen, weil sie davon ausgegangen sind, dass wir gar nicht überlebensfähig waren. Und die arabische Welt ja viel wichtiger war, größer, reicher, mit Erdöl, alles Mögliche, auch strategisch viel wichtiger. Deshalb wollten auch die Amerikaner keine guten Beziehungen zu uns haben, obwohl sie uns anerkannt haben. Den Durchbruch in die Weltöffentlichkeit, in die Völkergemeinschaft war ein Ziel für uns, für unser Überleben. Und das war also ein glorreiches Ziel für mich. Das war nobel. Da wollte ich tätig sein. Da wollte ich mich bemühen, dass Israel in der Welt akzeptiert wird. Und deshalb habe ich auch in späteren Jahren eine Karriere in Schwarzafrika gesucht, weil das der erste Durchbruch für uns war in die dritte Welt, aus der wir eigentlich total ausgeschlossen waren wegen arabischem Druck. Ja, also habe ich diese Karriere begonnen als Patriotismus, als reiner ideologisches Ziel. Ja, und dann hat es sich entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Eine kurze Zeit als junger Anwärter habe ich in Mali begonnen, in Bamako. Heute weiß man, wo Mali ist, weil es dort Kämpfe gibt. Das war aber eine kurze Zeit. Dann kam ich in die Elfenbeinküste, war ich 24 Jahre alt. In Afrika damals begann die Unabhängigkeit. Das waren die ersten Jahre der Unabhängigkeit Schwarzafrikas. Und die Afrikaner waren auf ihrer Unabhängigkeit so derartig erpicht, dass sie auch große Anhänger von Protokoll waren. Unter anderem mussten Diplomaten auch im Rahmen des Protokolls des Staates ihre Kollegen besuchen. Also ein neuer Diplomat musste jedem Kollegen einen Antrittsbesuch abstatten. Jeder Botschafter musste die Botschafter, die schon vorhin da waren, besuchen. Und das hat mein Botschafter gemacht. Das war allerdings keine große Angelegenheit, weil es in Abidjan, in der Hauptstadt der Elfenbeinküste, nicht mehr als 12 Botschaften gab. Und ich musste den zweiten Mann besuchen. Warum war ich der zweite Mann in unserer Botschaft, obwohl ich so jung war? Weil wir eine Botschaft von 2 Personen hatten. Also es gab keine andere Möglichkeit. Und das habe ich auch getan. Und dann fragte mich mein Botschafter, hast du deine Pflicht getan? Hast du die Kollegen besucht? Dann habe ich gesagt, ja, man kann sagen, ja, schon. Dann sagte er, was heißt ja, schon? Hast du alle besucht? Beinahe. Okay, spielen wir keine blödes Spiel. Hast du den Deutschen besucht? Habe ich gesagt, nein. Ja, hat er gesagt, ich verstehe, warum nicht. Aber du hast diesen Beruf gewählt, also musst du alles mitmachen, auch die unangenehmen Sachen. So ist das eben in einem Beruf. Ich habe auch meinen deutschen Kollegen besucht, also bitte, tu, was du tun musst. Aber ich konnte mich nicht dazu bringen, in die deutsche Botschaft zu gehen. Konnte ich nicht. Und ich wusste, dass ich ein Problem habe, aber ich konnte mich nicht dazu bringen. Daraufhin bekomme ich eines Tages ein Telefonat. Der deutsche Kollege ist an der Leitung und sagt, hallo, ich habe gehört, Sie sind vor kurzem angekommen. Ich befinde mich gerade in der Gegend Ihrer Botschaft. Darf ich da einen Sprung machen, um Ihnen Hallo zu sagen, Ihnen die Hand zu schütteln? Da war ich natürlich in Verlegenheit und konnte natürlich nicht Nein sagen. Da kam er rein und wir hatten ein kurzes Gespräch, ein belangloses Gespräch über das Wetter in der Elfenbeinküste, das eigentlich nicht so angenehm war, ob ich schon eine Wohnung gefunden habe und solche Sachen, also belanglos. Aber kurz danach haben wir, meine Frau und ich, ein Haus gefunden, das wir gemietet haben, am Rande der Straße zum Flughafen. Ich komme nach Hause, so etwa 6 Uhr nachmittags, klingelt das Telefon, der deutsche Kollege ist an der Leitung. Ich bin gerade am Flughafen und ich höre, Sie haben ein Haus dort und dort gemietet. Ich fahre zurück in die Stadt. Darf ich bei euch vorbeikommen und vielleicht ein Gläschen mit euch trinken und so? Also kam er, ist nicht 10 Minuten bei uns geblieben, sondern hat den ganzen Abend bei uns verbracht, hat mit uns zu Abend gegessen, bis nach Mitternacht geblieben. Warum? Weil er von in vornherein diesmal das Eis mit uns gebrochen hat, dadurch, dass er sofort die Wahrheit, die Vergangenheit, die Nazizeit, den Holocaust angesprochen hat, einschließlich seiner eigenen Rolle in der Wehrmacht, die Rolle seiner Familie, die Meinungen seiner Familie, hat nichts verschönt und hat damit das Eis gebrochen, weil wir ja den Deutschen immer vorgeworfen haben, sie würden alles verdrängen. Und er hat das Gegenteil gemacht. aus dieser Zurückhaltung, mit der wir die Beziehung begonnen haben, entstand dann eine sehr tiefgreifende, lebenslange Freundschaft. Wir sind miteinander sehr eng verbunden geworden. Als ich leider nach Deutschland gekommen bin, war er nicht mehr in Deutschland. Er war kein Deutscher mehr. Er war damals schon ein Holländer, der Prinz Gemahl der holländischen Königin, Klaus von Amsberg. Und es ging so weit, dass als er gestorben ist im Jahr 2002, hat mich die Königin gebeten, ich soll die Trauerrede bei der Trauerfeier im Schloss in Den Haag halten. Das habe ich auch getan. Ich dachte damals noch nicht, dass er die Deutschen vertreten würde. Das kam erst später. Als ich begriffen habe, dass Deutschland tatsächlich, wie Ben-Gurion gesagt hat, ein anderes Deutschland geworden ist und dass sie sich ernsthaft bemühen, eine neue Gesellschaft, eine parlamentarische Demokratie aufzubauen, da habe ich gedacht, das will ich mitmachen. Dann ist Deutschland für uns auch ein unentbehrlicher Partner geworden. Das wollte ich schon mitmachen. Ich habe ein Buch von einem meiner Vorgängern gelesen, Meroz, der ein Buch über seine Amtszeit in Deutschland geschrieben hat unter dem Titel »In schwieriger Mission«. Er war Botschafter in den 70er Jahren. Er beschreibt seine Beziehungen zu Spitzenbeamten, Spitzenpolitiker, Spitzenunternehmer, Journalisten und so weiter, die oft im Altern gewesen waren, im Zweiten Weltkrieg tätig gewesen zu sein oder können sein, hätten sein können. Und da wollte er natürlich wissen, was haben die eigentlich geleistet während der Nazizeit? Was für eine Rolle haben sie gespielt? Wo haben sie gearbeitet? Was haben sie genau getan? Und die Leute haben sich natürlich nicht ausgesprochen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, gut, mir kann das nicht mehr passieren. Ich komme in den 90er Jahren. Die Leute, die in der Nazizeit tätig waren, die sind, wenn sie noch leben, da sind sie im Ruhestand. Ich werde mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Das heißt, ich werde mit der Vergangenheit überhaupt wenig zu tun haben. Und ich kenne ja die Vergangenheit. Da habe ich mich vollkommen getäuscht. Zuerst habe ich sehr schnell begriffen, dass ich nicht alles weiß. Und dass es viele wichtige Dinge gibt, die ich lernen muss. Und dann habe ich entdeckt, wo auch immer ich hinkomme, ist das ein Vortrag vor einer Universität oder in einem Unternehmen oder was auch immer, werden die Deutschen mich immer über die Vergangenheit ansprechen. Nicht ich. Ich habe nie die Initiative ergriffen. Aber die Vergangenheit war immer da. Die schwebte immer im Hintergrund. Und das war für mich eine sehr große Schule. Ich habe sehr viel davon gelernt. Israels Stimme in Deutschland. Avi Primor, langjähriger Botschafter Israels in Deutschland, der vor wenigen Tagen 80 Jahre alt geworden ist. Heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Hans Detlef von Kirchbach und Ali Safai Rath. Redaktion Mark vom Hofe. In einer Woche an dieser Stelle ein Schauspieler, der Geschichte geschrieben hat, als Paul in Paul und Paula, einem DDR-Klassiker. Winfried Glatzeder nächsten Sonntag wie gewohnt um 7:05 morgens und 6:05 abends. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.